Zu Straßburg auf der Schanz, da ging mein Trauern an. Das Alphorn hört ich drüben wohl an Stimmen. Ins Vaterland muss ich hinüberschwimmen. Das ging ja nicht an, das ging ja nicht an. Ein Sturm in der Nacht, sie haben mich gebracht. Sie führten mich gleich vor des Hauptmanns Haus. Ach Gott, sie fischten mich im Strome aus. Mit mir ist es aus, mit mir ist es aus. Frühmorgens um 10 Uhr stellt man mich vors Regiment. Ich soll da bitten um Pardon, um Pardon. Und ich bekomm noch meinen Lohn, und ich bekomm noch meinen Lohn. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Awesome.